Sechstens, wie wichtig sind bzw. waren eigentlich für Sie soziale Themen wirklich? Gegebenenfalls Nachfrage. Und warum haben soziale Themen genau diesen Stellenwert bei Ihnen? Als nationale Sozialisten hat die soziale Frage einen hohen Stellenwert für uns. Die sozialen Leistungen der Reichsregierung in der Zeit des Dritten Reiches waren vorbildhaft. In der Beurteilung dieses Komplexes kommen wir allerdings nicht um die Erkenntnis herum, dass die soziale Frage unserer Tage eng mit den Themenkomplexen Raubtierkapitalismus und Globalisierung verbunden ist und die damit zusammenhängenden Probleme der Arbeitsplatzvernichtung, der schlechter werdenden sozialen Absicherung, der Hartz-IV-Gesetzgebung, der Verarmung immer größer werdender Bevölkerungsteile, der Jugendarbeitslosigkeit, des Lehrstellenmangels und so weiter, weder im Rahmen der Möglichkeiten unserer Regierung noch durch die ausufernde EU-Bürokratie gelöst werden können. Aber auch die soziale Frage hängt wieder eng mit der Überfremdungsproblematik zusammen. Ein Land, dessen Kapital nicht Erdöl oder andere Bodenschätze sind, sondern dass sein Lebensstandard der Bildung und dem Ausbildungsstand seiner arbeitenden Bevölkerung verdankt, wird in einem Maße an Weltgeltung und damit auch an Wohlstand und sozialer Absicherung verlieren, wie diese Bildung als Grundlage seiner Schaffenskraft dahinschwindet. Ein integrationsunwilliges Subproletariat, überwiegend afrikanischer, türkischer oder asiatischer Herkunft, wird niemals die Lücken füllen können, die durch die niedrige Geburtenrate der angestammten deutschen Bevölkerung entstehen. Die Kinder dieses Subproletariats werden in solchen Massen die deutschen Schulen dominieren, dass auch den lernwilligen deutschen Kindern nur noch ein Bruchteil des nötigen Wissens vermittelt werden kann. Hier kommen ungeheure Probleme auf uns zu, die von vielen Befürwortern der Multikultur gar nicht erkannt werden. Statt dass wir diese fremden Menschen nach oben reisen, sie besser bilden, ausbilden und solchermaßen ausgebildet zum Aufbau ihrer Heimatländer nach Hause schicken, ziehen Sie uns und unsere Nachkommen nach unten. Das ist der Weg in die Katastrophe.